So, herzlich willkommen zum ersten Podcast des FabLab Leipzig, zum Nerd- und Umwelt-Podcast. Und ich habe zur Premiere einen äußerst interessanten Gast, besser gesagt, ich bin Gast im Naturkundemuseum Leipzig. Vor mir sitzt jetzt Dr. Ronny Maik-Leder, seit 1.12.2016 Direktor des Naturkundemuseums Leipzig. Sie kommen ursprünglich aus Ilmenau, südlich von Erfurt, haben dann in Leipzig studiert, Geologie und Paläontologie. Geologie ist erstmal jedem ein Begriff, das kann jeder einordnen. Vielleicht für die Hörer nochmal zur Einordnung, was macht ein Paläontologe oder ganz speziell in Ihrem Fall ein Paläobiologe? Also erstmal so viel, ich bin in Ilmenau geboren, bin eigentlich aufgewachsen in Suhl, in der wunderschönen Bezirksstadt Suhl im Herzen des Thüringer Waldes. Völlig richtig, habe dann studiert in Leipzig, eigentlich auch da angefangen in Halle. Bin dann nach Leipzig gekommen, weil mir die Stadt besser gefallen hat zu der Zeit. Jetzt muss ich mittlerweile auch sagen, dass mir Halle sehr gut gefällt. Ja. Ich habe begonnen, Biologie zu studieren. Habe dann auf Paläontologie umgesattelt, weil die Verbindung zwischen Geologie und der Biologie ist eben die Paläontologie. Ich wollte immer Evolutionsforscher sein, schon als Kind eigentlich. Und da ist diese Verbindung, erst Biologie zu studieren und dieses ganze Umfeld zu kennen und dann Geologie aufzusatteln, eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Und dann als Paläontologe genau zu verstehen, worum es dabei eigentlich geht. Also geologische Prozesse sind sehr spezifisch, biologische Prozesse sind sehr spezifisch und das miteinander zu verbinden, quasi Raum und Zeit zu verknüpfen, das ist eigentlich meine Leidenschaft. Und der Paläobiologe, das sagt dann der Begriff eigentlich auch schon, der beschäftigt sich quasi mit der Entwicklung des Lebens. Aus der Sichtweise auch eines Biologen, also dieses Aktualitätsprinzip, Aktualismusprinzip von Charles Lyell, das spielt eine ganz wesentliche Rolle. Also Prozesse, wie sie heute ablaufen, biologische, chemische, physikochemische Prozesse, die müssen so oder so ähnlich auch in der Vergangenheit abgelaufen sein, weil die Rahmenparameter die gleichen sind. Insofern ist das eigentlich die logische Konsequenz. Dann haben Sie in dieser Zeit und auch später bis 2015 in Sachsen-Anhalt und in der Lausitz waren Sie tätig, haben dort in Tonhalden, also im Ton gebuddelt und haben dort Pflanzenmaterial ausgegraben. Bis 2014. Bis 2014. Ja, von 2006 bis 2014 war ich neben meiner Anstellung an der Universität Leipzig als Wissenschaftler auch Wissenschaftler am Museum der Westlausitz in Kamenz. Ja. Und das ist nicht Sachsen-Anhalt, das ist Sachsen. Ist die Lausitz, also die Oberlausitz. Ja, ich hatte gedacht, Oberlausitzer Bergland. Und ja, da war ich als Sammlungswissenschaftler, Sammlungsmitarbeiter, Ausstellungsmacher, aber eben auch als klassischer Paläontologe, vor allen Dingen in Bezug auf Paläobotanik tätig. Weil die Lausitz, speziell die Region um Kamenz, ist eigentlich zumindest bei Paläobotanikern oder Paläontologen und Geologen weltbekannt für die Fossillagerstätte von Wieser, die Flora von Wieser. Und das ist eine Blattflora und eine Carboflora, also mit fossilen Früchten aus dem Miozän. Und ja, das habe ich dort gemacht, habe das wissenschaftlich bearbeitet und habe im Zuge meiner Arbeiten dort in Kamenz auch immer wieder prospektiert. Also habe mir die Gegend angeschaut, Tongruben, das ist das, was Geologen und Paläontologen gerne machen, immer schauen, wo wird eine Kiesgrube, Tongrube aufgemacht, wo findet man fossile Nachweise, und habe in dem Zuge eine Fossillagerstätte oder Fundstelle entdeckt, erst entdeckt, das ist die von Theta Buchholz, quasi einen Horizont, einen Blattfossilhorizont entdeckt und erst beschrieben. Das ist diese Fundstelle Theta Buchholz. Wann genau war das Miozän? Na, etwa vor. Also diese Fundstelle ist etwa 14 Millionen Jahre alt, so in dem Bereich 16 bis 4 Millionen Jahre, so in dem Dreh, bis 2,6 Millionen Jahre. Also es ist ein ziemlich weiter Bereich, für Geologen, Paläontologen ist es aber quasi der Staub auf dem Schrank. Ja, sieht so aus. Also es ist dann eingeordnet ins Tertiär. Tertiär soll man nicht mehr sagen, eigentlich Känozoikum, das ist quasi von der Kreidezeit von 65 Millionen Jahren bis zum Quartär, also bis zur Eiszeit. Ja. Also das war dann die Zeit, in der die Dinosaurier dann ausgestorben waren bis zu diesem Zeitpunkt und sich dann sozusagen die moderne Flora und Fauna entwickelt hat, Kann man so sagen, der Dinosaurier wirklich ausgestorben ist er ja nicht, existiert ja als Vogel weiter, aber das war ein gigantischer Umwälzungsprozess, der das Gesicht das faunistische Gesicht unserer Erde grundsätzlich verändert hat. Ja. Wie sah es denn da aus in der Lausitz zu dem Zeitpunkt? Das war eher tropisch, subtropisch. Mhm. Deswegen auch meine damalige Sonderausstellung, die ich kuratiert und entwickelt habe, Klimawandel im Tertiär, die hatte genau das zum Gegenstand. Diese Region zur damaligen Zeit rekonstruiert und die sah eigentlich so aus wie das heutige Florida. Und deswegen war es für mich auch sehr spannend, dann nach Florida zu gehen. Ich habe auch in Florida geforscht, 2008 für meine Promotion. Und dort dann die Pflanzen wieder zu finden, die ich vorher fossil quasi aus der Tongrube heraus präpariert hatte, das war schon irgendwie augenöffnend. Also auch das Bild, was im Kopf entstanden war, aus dem fossilen Rekord heraus, dass man das dann wirklich genauso eins zu eins wiedergefunden hat in der Realität, das war schon augenöffnend. Das zeigt eben, dass dieses Aktualitätsprinzip nach wie vor ein wichtiges wissenschaftliches Prinzip ist. Also Florida liegt jetzt schon einige Breitengrade weiter südlich. Ja. Da stellt man sich natürlich jetzt die Frage, vor allen Dingen, wenn wir jetzt über Klimawandel sprechen, also kommt einem das Bild dann in den Kopf, wie sich dann so Klimazonen nach Norden, nach Süden verschieben. Wie war denn das in so einem Mesozoikum mit der Baltischen See, mit der Ostsee und der Nordsee? Weil lag die sehr viel weiter dann im Süden zu dem Zeitpunkt? Natürlich haben wir Kontinentalverschiebung und das findet ständig statt. Also man darf nicht vergessen, Klima verändert sich immer. Ja. Es gibt keinen statischen, stetigen Zustand. Gibt es nicht. Das einzigste Verlässliche ist die Veränderung. Klima verändert sich immer. Das ist auch ein Missverständnis, auch in der jetzigen Zeit, was immer wieder auch gerne auch politisch instrumentalisiert wird, dass man versucht, einen Zustand zu erhalten, der nicht erhalten werden kann. Alles verändert sich. Nichts bleibt, wie es ist. Ja. Und das Klima hat sich zu allen Zeiten verändert. Es ging immer auf und ab. Und das ist quasi auch etwas, was mir wichtig ist, als Direktor dieses Naturkundemuseums auch den Menschen klarzumachen, dass es dieses Bestreben der Menschen, einen Ist-Zustand zu erhalten, dass das wie der Kampf von Don Quixote gegen die Windmühlen ist. Das ist nicht möglich. So mächtig sind wir nicht, das kriegen wir nicht hin. Und was hätten Sie denn aber von der Idee, dass man jetzt neuerdings sagt, nicht nur, dass wir CO2 einsparen, man muss ja schon sagen, dass momentane Klimaveränderungen schon im Vergleich zur Klimaveränderungen, die sonst in der Erdgeschichte passiert sind, schon eher galoppierend vorangeht. Nein, ist das nicht der Fall? Denke ich nicht, nein. Also wenn man sich den geologischen Klimarekord anschaut, dann hat es das immer wieder gegeben, dass innerhalb kürzester Zeiträume dramatische Veränderungen stattgefunden haben. Dramatische Veränderungen. Und das wissen vor allen Dingen die Geologen, die sich das in den Erdschichten quasi genau zu Gemüte führen. Das ist, wenn wir uns die Wetteraufzeichnungen, wir berufen uns immer auf unsere Wetteraufzeichnungen, die sind ein bisschen was über 100 Jahre alt. Das ist nichts. Zeitlich gesehen nichts im Vergleich zu dem, was wir an Klimarekord wirklich haben. Wenn man das genau auf den Prüfstand stellt, dann wird man feststellen, dass es solche galoppierenden Veränderungen immer wieder gegeben hat. Und dass wir jetzt auch im Grunde genommen über weite Strecken in einem natürlichen Prozess sind. Wir sind immer noch in einer ausgehenden Eiszeit. Und das ist, also wenn man sich diese Klimakurve anguckt, die Milankovic-Zyklen anguckt und all diese Dinge, dann wird man feststellen, Danziger-Oeschger-Zyklen, es ist ein Auf und Ab, immer wieder. Und inwiefern, also wir beeinflussen sicherlich... Diese Milankovic-Zyklinge haben ja schon sehr große Zeiträume, oder nicht? Ja, das sind ja mehrere verschiedene. Das ist ja auch quasi eine Kurve, die von vielen Faktoren beeinflusst wird, vor allen Dingen von kosmischen Faktoren, also von Planetenständen, Sonnenständen und so weiter. Oblongizität, Exzentrizität, Erdachsenstand und solche Geschichten. Aber es gibt da noch andere Einflüsse, vor allem die Sonnenzyklen spielen auch eine große Rolle. Es gibt haufenweise Faktoren und das Problem ist, dass wir uns auf Rechenmodelle stützen. Und Rechenmodelle, gerade wenn man statistisch arbeitet und wer viel mit Statistik arbeitet, der weiß es, das ist abhängig von Freiheitsgraden. Und je nachdem, wie ich das gestalte, ist das Ergebnis veränderlich und teilweise dramatisch veränderlich. Ja, ja. Aber deswegen hat ja auch der IPCC immer in seinen Berichten sehr viele Modelle, die er halt eben vorschlägt von sehr schlecht bis sehr gut, weil man die Parameter eben sehr unterschiedlich füttern kann und das den Wissenschaftlern ja durchaus bewusst ist. Kurioserweise setzt sich die Politik immer genau die schlechten Szenarien heraus und nicht die guten. Aber wie ist es denn in der... Gab es in der Geologie denn schon mal so einen Prozess, wo in dem wirklich die Atmosphäre so eine große Rolle gespielt hat. Also die Atmosphäre-Zusammensetzung, kann ich die in einem Stein überhaupt nachweisen? Also ja. Vielleicht sollte man dazu nochmal erwähnen, dass CO2 atmosphärisches Gas ist im Promillebereich. Das ist ein Akzessorium. Ja. Wenn man den normalen Bürger jetzt fragt, wie hoch ist der Gehalt an CO2 in der Atmosphäre, da kommt meistens was, na bestimmt 30-40% oder sowas. Nee, im Promillebereich. Wir können den Gehalt an CO2 verdoppeln, verdreifachen und der Effekt wird sein, dass die Pflanzen besser wachsen. Das stimmt schon, aber gleichzeitig wird es ja auch passieren, dass das sind ja Rückkopplungseffekte, dass mehr CO2, also eine kleine Veränderung in der Temperatur ja dazu führt, dass zum Beispiel auch die Wassersättigung der Luft ja zunimmt, mehr Wasser halt irgendwie in der Luft aufgenommen werden kann und Wasser ist Nein, das sind Kondensationskeime in den Wolken. Das ist wieder was anderes. Also Wolkenbildung und Wassersättigung in der Atmosphäre, das hat nichts mit CO2 zu tun. Naja, aber wenn die Temperatur ansteigt, und wenn es nur minimal ist durch CO2, würde ja dann auch die Wassersättigung der Luft zunehmen. Und da ist, Wasser, ob die Temperatur durch CO2 ansteigt oder ob die Temperatur grundsätzlich durch diesen Zyklus ansteigt und CO2 folgt. Und das weiß man noch nicht. Das weiß man nicht, was vorangeht. Ob erst die Temperatur steigt und dann das CO2 entsprechend exhaliert wird oder ob CO2 für einen Temperaturanstieg sorgt. Und ich will das auch gar nicht werten. Ich will nicht sagen, die einen haben recht oder die anderen haben recht. Wichtig ist, dass man da weiterhin diskutiert und untersucht. Und das lässt die Wissenschaft, gerade der Klimaforschung, ein Stück weit nicht mehr so richtig zu, diese Diskussion. Ich bin der Meinung, der Mensch hat einen Einfluss aufs Klima, sicherlich, aber er hat einen wesentlich größeren Einfluss auf unsere Umwelt in Bezug auf Giftstoffe. Und dieses Thema gerät ein Stück weit in dieser ganzen Debatte ins Hintertreffen. Also wir diskutieren über Automobilkonzerne, was die für Schindluder treiben mit unserer Umwelt und vergessen, dass die ganze Plastikproblematik eine wesentlich größere ist, zum Beispiel. Und es gibt haufenweise Faktoren, die der Mensch beeinflussen kann. Trotzdem ist es immer wieder eine Frage, wie weit die Politik gewillt ist, dem einen oder anderen mehr Gewicht zu verleihen. Okay. Reden wir mal kurz weiter über Ihren Werdegang. Sie haben dann also an dem Naturkundemuseum Florida, das ist auch der Name des Naturkundemuseums, gearbeitet. Florida Museum of Natural History. Ja. Dort habe ich eine Publikation dann gefunden, wo Sie ganz hinten dran stehen. Für alle, die es nicht wissen, wenn man in einer Publikation ganz hinten dran steht, dann bedeutet das, dass man sozusagen der, nicht die Ausführende, aber der Verantwortliche der Publikation ist. Kopf, ja. Und diese Publikation habe ich weder im Abstract noch im Titel wirklich verstanden, macht mich aber unglaublich neugierig. Sie heißt Mental Models and Social Media Personas, a Case of Amateur Paleontologists. Mhm. Das müssen Sie mir jetzt nochmal ein bisschen erklären, was da eigentlich passiert ist. Da geht es um Citizen Science Projekte, ja. Also quasi Bürgerbeteiligung an Wissenschaft. Das ist etwas, was mir auch schon hier in Deutschland, als ich noch in Deutschland, also vor 2014, sehr, sehr wichtig war. Es gibt ein unglaubliches Potenzial bei Privatsammlern und Privatgelehrten, wissenschaftlich engagierten und interessierten Bürgern, die zum einen riesige Kollektionen und Sammlungen in ihren Häusern zusammengehortet haben, in teilweise richtig guter Qualität, also hoher wissenschaftlicher Qualität, wo die Wissenschaft aber keinen Zugriff drauf hat. Das ist so ein bisschen wie Little Man's Treasure, also der Schatz, den Menschen in ihren Häusern horten und niemanden dran lassen. Also der Jäger und Sammler, vor allem der Sammler. Und das ist ein gewaltiges Potenzial, wenn man einfach mal schaut, dass der Großteil der ikonischsten Objekte in Naturkundemuseen, also die wirklichen Preziosen, in der Regel gespendet wurden von privater Hand, von Privatsammlern und so weiter. Und man sich dann überlegt, was noch in den Garagen und in den Kellern da ist, was uns da entgeht. Und wir haben in Florida ein Programm aufgerufen, das MyFossil oder Fossil Project, wo wir versucht haben, dieses gesellschaftliche Engagement zu bündeln und mit der akademischen Schiene zusammenzuführen. Und denen quasi auf Augenhöhe zu begegnen, mit sehr viel Respekt, weil das lässt die akademische Branche oft vermissen, den entsprechenden Respekt gegenüber solchen Menschen, die herausragende Qualität erreichen in den Arbeiten, aber nicht wirklich ernst genommen werden, weil die haben eben kein Diplom oder kein Master oder kein PhD, keinen Doktortitel. Und das war mir schon immer zuwider, das kann ich nicht leiden. Respekt ist ein oberstes Gut in einer Gesellschaft, im gesellschaftlichen Miteinander. Und dieser Respekt sollte jedermann anheimfallen, sozusagen. Und das haben wir da gemacht, haben quasi auch über eine Website so eine Plattform geboten und gebildet und haben US-weit, also über die gesamten Vereinigten Staaten hinweg, von Bundesstaat zu Bundesstaat, die Fossil Clubs zusammengeführt, also dieses ganze private Engagement mit den Akademikern zusammengeführt, haben die unterstützt, da wo Unterstützung notwendig war, und haben von denen dann Informationen bekommen. Mhm. Natürlich will der Akademiker Zugriff auf die Sammlung haben, aber nicht im Sinne von übereigne jetzt unserer Universitätssammlung oder Museumssammlung deine Privatsammlung, weil das wird er in der Regel nicht machen, weil das ist sein Schatz, ja. Sondern wir bieten dir eine Möglichkeit, dass du diese Sammlung digitalisieren kannst, professionell, dass du sie vor allen Dingen professionell aufarbeitest, also nach den gleichen Standardverfahren, wie das der Akademiker auch macht. Also dass das schon im Gelände beginnt, mit Aufzeichnung, vor allem die Dokumentation, Bilddokumentation, Schriftdokumentation, GPS-Daten, alles solche Sachen, Schichtenverläufe, dass alles quasi genauso dokumentiert wird, wie es der Geologe oder Paläontologe oder der Biologe im Feld auch tut, der Privatmann auch macht. Und damit die Qualität der Sammlung enorm zunimmt, weil dann die richtige Beschriftung da ist. Und dann haben wir versucht, über Digitalisierungsprogramme, also richtig gute Fotos, Fotodokumentation und Beschriftung und entsprechende Datenbanken, also haben wir Plattformen geboten, wo der Privatmann seine Sammlung hochladen konnte. Und damit war es verfügbar für jedermann. Und trotzdem bleibt es aber bei dem in der Garage. Ja. Und das war wichtig, weil auf die Art und Weise wurden viele aufmerksam auf das Projekt und haben mitgemacht, und der Wissenschaftler merkt auf einmal, oh krass, die Art, die ist neu, die habe ich noch nie gesehen, da müsste ich mal fragen, oder da müssen wir mal in Austausch geraten, und wir nehmen dem nichts weg, sondern wir haben einfach Zugriff auf die Informationen, und derjenige bekommt aber auch die Wertschätzung für seine Arbeit, weil das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Die sind da so glücklich, wenn sie feststellen, ey, ich habe was Tolles. Ja. Darum geht es ja beim Sammeln, weil gerade wenn es um Fossilsammeln geht, ich habe ja die absolute Preziose, und keiner weiß, es ist irgendwie Mist. Und wenn man das dann quasi veröffentlicht und jedermann zugänglich macht, dann hat das einen großen Wert. Und diese Familie ist, glaube ich, ganz gut zusammengewachsen, wie gesagt, auf Augenhöhe. Wir haben Konferenzen veranstaltet, Vorträge, wir haben unterstützt, über alle Bundesstaaten hinweg. Also ich war im Jahr über 40 Flugreisen tatsächlich, um von Bundesstaat zu Bundesstaat, von Veranstaltung zu fliegen und das mit zu unterstützen und auch beratend zur Seite zu stehen, wie man das qualitativ hochwertig macht, dass es eben dieses Sammlungsniveau hat, akademisches Sammlungsniveau. Ja, und das ist jetzt eine große Community, die miteinander kooperiert, und das prosperiert weiter. Und hier bei dieser Publikation ging es eben darum, wie man jetzt in solchen Gesprächen die an sich heranführt. Also diese Barriere zwischen Akademiker und Amateur, weil das ist ja das Problem, also Amateur Paleontologists, Amateure, was im Deutschen eher ein bisschen negativ konnotiert ist, ist eigentlich nicht wahr. Weil wenn man das in den auf den Ursprung des Wortes zurückführt, Amateur kommt von, also hat was mit Amore zu tun, mit Liebe, aus Liebe zur Sache. Aha. Die machen etwas aus Liebe zur Sache, das ist eigentlich das höchste Gut, was man einbringen kann in Bezug auf eine Arbeit. Also die bringen ganz viel Liebe rein, und das ist auch des Pudels Kern. Genau darum geht es bei Amateuren oder bei Privatsammlern. Die machen das, weil sie es wollen, nicht weil es deren Beruf ist. Mhm. Und deswegen ist die Qualität eigentlich auch sehr, sehr hoch. Und diesen Amateurbegriff anders zu färben, nämlich in positives Licht zu tauchen, das haben wir eben über dieses Projekt versucht und haben auch dann quasi das Ganze dokumentiert. Die Kommunikation mit den Amateuren, wie muss man es gestalten, damit es für uns sinnvoll nutzbar ist und für die aber auch einen Mehrwert hat. Mhm. Darf ich kurz? Ja, natürlich. Ja. Und ich würde jetzt gerne auf den Citizen Science Charakter nochmal anschließen und jetzt zum Naturkundemuseum Leipzig kommen. Mhm. Auf der Website gibt es einen eigenen Reiter, der heißt Forschung für alle. Mhm. Und darin aufgezählt sind jetzt nun viele Gruppen, die hier im Naturkundemuseum Leipzig auch beheimatet sind sozusagen. Das ist ein ornithologischer Verein, das ist der entomologische Verein, der ja einen großen Schwerpunkt auf Schmetterlinge hat. Mhm. Das ist der NABU, der hier ist. Fachgruppe Geologie ist hier auch. Ist es, ja. Also es gibt hier eine große Varianz an Leuten, die hier engagiert sind. Die waren ja schon da, bevor sie hier angekommen sind, oder? Und jetzt haben sie in der LVZ damals zu ihrem Antritt gesagt, sie haben einen ganzen Rucksack voller Ideen dabei. War denn der Citizen Science Gedanke auch so ein Rucksack, also auch eine Idee in dem Rucksack drin? Mhm. Und ist der verwirklicht worden? Nee, also ich habe schon angekündigt, auch mit den Fachgruppen, das sind diese Fachgruppen, entsprechend diskutiert, dass ich das, was ich in den USA quasi mitgeleitet habe und mit angeschoben habe, auch hierher mit übertragen möchte. Mhm. Weil, das muss man ganz klar sagen, in den Staaten ist man dort, ich will nicht sagen Lichtjahre, aber doch ein ganzes Stück voraus, gerade in Bezug auf Citizen Science Projekte und Bürgerengagement. Das hat es hier in Deutschland bis in die 30er, 40er Jahre des vergangenen Jahrhunderts gegeben. Da war das einfach, da gehörte es zum guten Ton, am Wochenende auch mal in die Tongrube zu gehen und Fossilien zu schlemmen oder Schmetterlinge zu bestimmen oder Pflanzen zu bestimmen. Und das hat irgendwie ziemlich stark abgenommen und ich würde mir wünschen, dass wir das wieder, dass wir das in einer Renaissance überführen. Und ich denke, das zentrale Institut für so etwas, das das bündelt, muss das Naturkundemuseum sein. Mhm. Also wir sind Schnittstelle zwischen Bürger und Wissenschaft. Mhm. Insofern, diese Projekte, wie ich sie in den Staaten habe, mit verantwortet, die möchte ich hier genauso vollumfänglich übertragen. In einem eigenen Design, mit einer eigenen Formsprache, aber mit dem gleichen Grundgedanken. Und da spielt wieder das Wort Respekt eine ganz große Rolle. Quasi die Damen und Herren und auch jüngeren Semesters wirklich motivieren, auf uns zuzukommen und miteinander gemeinsam Projekte anzuschieben. Ich habe da einige Beispiele. Ich bin mit Privatsammlern gut befreundet, mit denen ich zusammen auch wissenschaftlich arbeite. Also die bekommen auch diese Plattform und das möchte ich doch ein Stück weit vorantreiben. Das steht und fällt natürlich immer auch mit einem entsprechend guten Webauftritt und das wird entstehen. Mhm. Sowas braucht aber lange. Also wir haben in den Staaten allein, also von Projektbeginn bis zum Launch, bis zum Startpunkt der Website hat es 3 Jahre gedauert. Und ich bin jetzt gerade mal seit 1,5 Jahren da. Okay, ja. Und das braucht wirklich. Und ich hatte erstmal vollumfänglich mit anderen Dingen zu tun, logischerweise. Da kommen wir noch drauf, denke ich. Neubau, Naturkundemuseum. Aber das ist alles ein riesiges Paket. Also das kann man eigentlich gar nicht so sehr voneinander trennen. Das, wie gesagt, auch diese Bild- und Formsprache, das Corporate Design, das pauscht sich da dann überall durch. Also das wird auch bei den Citizen Science Dingen mit präsent sein. Und das geschieht aber in Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern, gerade aus der Öffentlichkeitsarbeit, aus der Bildung und Vermittlung. Und da haben wir auch eine sehr positive Entwicklung, dass der Mitarbeiterstab entsprechend wächst. Auch jetzt jüngst, also nächste Woche schon wieder Vorstellungsgespräche, also die entsprechend notwendigen Mitarbeiter werden hier ans Haus kommen und das mit mir gemeinsam gestalten. Dann nehme ich jetzt mal diesen Faden auf. Sie hatten insgesamt, wurde Ihnen das angekündigt, 9 Monate Zeit, um sozusagen, das wurde ihm dann so übergeben, das Naturkundemuseum soll umziehen. Das ist ja jetzt seit 1923 an diesem Standort hier. Und das Gebäude ist alt. Das Gebäude lässt auch nur bestimmte Rahmen, also lässt nur bestimmte Rahmenbedingungen zu. Und wenn man jetzt heutzutage natürlich zum Beispiel in Senckenberg guckt oder mal ins Naturkundemuseum Berlin oder München baut sich gerade völlig neu auf, das sind natürlich völlig andere Begebenheiten und lassen sich natürlich in einem modernen digitalen Zeitalter viel besser mit so großen Räumen und Hallen umsetzen. Das hat ja jetzt nicht geklappt. Die Halle 7 in der Spinnerei ist nach der Begutachtung als nicht geeignet von Ihnen und einer Gutachterin eingestuft worden, weil sich der Betrag verdreifacht hat, den man fast vervierfacht hat, den man gebraucht hätte, um jetzt eben dieses Gebäude halt zu ertüchtigen. Was nun? Also so, als ich hierher kam, da hatte ich gewisse Rahmenbedingungen schon vorgegeben. Das heißt, der finanzielle Betrag, also das Budget stand fest, der Ort stand fest und der zeitliche Rahmen, also bis 2020. Und das war grundsätzlich schon relativ oder sehr, sehr sportlich. Also in der Kürze der Zeit ein Naturkundemuseum vollumfänglich neu zu errichten, in knapp 4 Jahren, eigentlich nur 3 Jahren, habe ich von vornherein gesagt, das wird schwierig, da darf wirklich nichts dazwischen kommen. Mhm. Dann wäre das möglich gewesen. Und auch der Standort Baumwollspinnerei hielt ich auch für attraktiv, tue ich nach wie vor, weil einfach die Szene da draußen sehr, sehr bunt ist und einen hohen Wert hat, auch ästhetischen Wert, auch gesellschaftlichen Wert. Die Neue Leipziger Schule mit Rauch oder überhaupt die gesamten Künstler, die ganze Künstlergilde auf dem Gelände der Bonner Spinnerei, ist ein sehr spannendes Umfeld, die uns, was uns auch sehr gut getan hätte, auch mit denen zu kooperieren. Das tun wir aber nach wie vor, also das hört nicht auf. Mhm. Die Bande, die da geknüpft wurden oder angefangen wurden zu knüpfen, die möchte ich natürlich nicht wieder auflösen, also die möchte ich schon weiterführen. Es war aber so, dass ich 9 Monate Zeit hatte, das Konzept zu erarbeiten. Das ist auf dem Papier so 9 Monate. Eigentlich hat man wesentlich weniger Zeit, weil das muss dann ja mit entsprechenden Vorlagen in die verschiedenen Fachausschüsse. Mhm. Dann geht es beim Stadtrat und dann wird darüber entschieden. Also de facto hat man eigentlich nur 3-4 Monate Zeit fürs Konzept und dann geht das in die verschiedenen Ausschüsse. Aber ich war ja genau im Zeitrahmen. Also es hat alles wunderbar funktioniert und wurde auch mit 100% Zustimmung abgesegnet. Und an diesem Konzept verändert sich nichts. Also das Ausstellungskonzept und der Grundgedanke für das neue Haus, der bleibt. Den habe ich auch wohlweislich, oder haben wir auch wohlweislich schon modular gestaltet, dass das im Grunde genommen auch standardunabhängig funktioniert. Also es sind einzelne Module, die eigentlich in jedes geeignete Gebäude implementierbar sind. Das klingt aber auch nach einem interessanten Konzept zu sagen, dass das ein Zookundemuseum vielleicht abgesehen von einem Standort vielleicht auch mehrere Standorte hätte oder vielleicht sogar einige Standorte auslagern könnte, wenn das möglich ist. Also vielleicht auch. Da ist vieles möglich. Ja. Also das Schöne am Naturkundemuseum Leipzig ist, und da unterscheiden wir uns eigentlich gar nicht so sehr von Berlin oder Stuttgart oder Frankfurt, dass wir einfach eine tolle Sammlung haben, nicht so groß wie Senckenberg oder Berlin, aber trotzdem eine große Sammlung. Wir gehören schon auch eher zu den großen Naturkundemuseen und sind kein Regionalmuseum und schon gar kein Heimatmuseum. Ja. Das waren wir eigentlich in den Anfangsjahren bis 68. Also spätestens ab 68 sind wir das nicht mehr gewesen. Da haben wir große Teile des Zoologischen Museums der Universität Leipzig übernommen. Und das war dieses Zoologische Museum der Uni Leipzig, hatte ein Spitzenniveau. Ja. Also insofern haben wir da Teil dieses Niveaus auch mit übernommen. Leider, das muss man so sagen, hat die Stadt diesem Naturkundemuseum nie den entsprechenden Raum geboten. Das war irgendwie immer eine Interimslösung. Ich meine, all diese anderen Museen hatten spezifische Museumsbauten von Anfang an. Ja. Das gab es hier nicht. Ja. Man hat das versucht, immer irgendwo mit reinzufrickeln. Das hier ist ein altes Schulgebäude. Höhere Bürgerschule, zweite höhere Bürgerschule von Leipzig. Und ein Schulgebäude ist grundsätzlich nicht so gut geeignet für ein Naturkundemuseum. Es geht, man kann vieles machen, es hat ja auch funktioniert über viele Jahre. Aber es entwickelt sich einfach weiter. Und diese Weiterentwicklung war hier in dem Sinne nicht möglich. Also braucht es perspektivisch sozusagen eigentlich einen Neubau? Habe ich das richtig verstanden? Nein, es braucht nicht unbedingt einen Neubau. Es gäbe aber sehr wohl andere Gebäude, die sehr viel besser dafür geeignet wären, die großzügigere Räumlichkeiten aufweisen. Also gerade die Deckenhöhe, ein entsprechendes Entree, also wirklich ein Eingangsbereich, der eine gewisse Erhabenheit hat, wo man auch große Objekte mal einbringen kann. Das ist schon essentiell. Das sollte es definitiv haben. Und da gäbe es schon genügend. Also gibt es da auch welche? Gibt es denn welche, die in Diskussion sind? Ja, gibt es. Ah ja, okay. Ja, gut. Und die werden auch schon untersucht. Ah ja. Na, das ist ja schon mal schön. Ja, gewesen. Aber mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja. Das wird passieren. Es braucht hier ein großes Naturkundemuseum. Ja. Ich glaube, das haben mittlerweile auch im Zuge dieser ganzen Untersuchungen, es war ja nicht nur, dass wir das Gebäude inspiziert haben, sondern wir haben ja wirklich bis auf die Haut, also bis aufs Mark eigentlich, haben wir es auf den Prüfstand gestellt. Wir haben wirklich alles versucht, es dort reinzubringen. Mhm. Das Problem ist einfach eine Kompromisskette, und das war dann eine solche, die reißt irgendwann. Und da zieht man lieber die Reißleine, weil ein schlechtes Museum da draußen zu errichten, für den finanziellen Aufwand und dem Bürger aber vorher zu sagen, wir gehen da raus für ein perfektes Museum und wir sparen dabei Geld, das vereinigt sich nicht. Ja. Also das Gebäude Halle 7 ist ein tolles Gebäude. Es ist geeignet für kulturelle Nutzung. Also als kulturelle Mehrbedarfseinrichtung ist das in jedem Fall nutzbar, aber eben nicht für die Belange eines Naturkundemuseums, weil wir ganz andere Lasteneinträge haben, weil die gesamte museale Infrastruktur eine deutlich andere ist, die unterscheidet sich deutlich von denen auch eines Kunstmuseums oder stadtgeschichtlichen Museums. Wir haben Labortrakte. Bei uns wird anders gearbeitet. Wir sind eigentlich auch da wieder die Verbindung zwischen Wissenschaft und Ausstellungsbereich. Das ist hier was anderes. Also wenn man sieht, wie viele Naturwissenschaftler an Naturkundemuseen arbeiten, das unterscheidet uns doch deutlich. Also wir haben Biologen, Geologen, Archäologen, Chemiker. Das braucht grundsätzlich eine andere Infrastruktur. Und das hat dort eben nicht reingepasst. Und um dieses Gebäude so herzurichten, so instand zu setzen, dass es allein die statische Komponente erfüllt, das wäre so teuer geworden. Ja. Das wäre so teuer geworden. Also diese 40 Millionen knapp, brutto sind es ein bisschen mehr wahrscheinlich sogar, das liegt an der Instandsetzung und Herrichtung der Statik. Da ist noch kein Museum richtig eingebaut. Mhm. Und da so einen Kompromiss dann dorthin zu pflanzen, das wäre, glaube ich, nicht vermittelbar gewesen. Und oftmals ist es, glaube ich, besser, so ehrlich zu sein und sagen, nee, das können wir eigentlich nicht vermitteln. Und ich merke auch immer wieder in den Äußerungen, auch aus der Bevölkerung, dass uns das nicht krumm genommen wird, das ganze Gegenteil. Ja. Man rechnet uns das sehr hoch an, so ehrlich zu sein. Dass wir eben nicht das Kind erst in den Brunnen fallen lassen und dann irgendwann ist es zu spät und wir kommen nicht mehr zurück, sondern dass wir in der Planungsphase, schon in der Planungsphase, feststellen, es geht nicht. Oder es ginge, aber nur mit sehr viel Einbußen. Und diese Einbußen dann nicht, wenn man aus der Stadt, aus der Innenstadt rausgeht. Natürlich ist eine innenstadtnahe Lage zu bevorzugen, grundsätzlich, völlig klar. Aber mit den Randparametern, die da draußen gegeben waren ursprünglich, wenn das alles funktioniert hätte, hätte ich mir das auch gut als Erfolg vorstellen können. Ja. Also das hätte funktioniert. Also dafür war das kulturelle Umfeld dort schon gegeben. Aber grundsätzlich muss man sagen, eine innenstadtnahe Lage ist natürlich zu bevorzugen. Ein Naturkundemuseum hat einen sehr interessanten Aspekt, weil einerseits ist es ja ein Museum, das heißt, es werden Dinge ausgestellt, die mal existiert haben, da kommen wir jetzt auf den Paläontologischen. Und noch existieren. Und muss sozusagen den Dualismus vollbringen, einerseits auf die Vergangenheit und die Entwicklungsgeschichte der Natur aufmerksam zu machen, andererseits aber auch auf Probleme, die im Moment existieren. Wir haben zum Beispiel, im Grunde genommen ist es ein Dreiklang, auch auf Probleme der Zukunft. Ja. Weil das ist ja wieder das Positive, was Naturkundemuseen sehen können, auch als Bildungseinrichtung. Und wir sind, das betone ich auch immer gerne wieder, die wichtigste Bildungseinrichtung dieser Stadt nach den Schulen und Universitäten. Wir können aus der Vergangenheit lernen, für das Jetzt und in die Zukunft. Mhm. Und da haben wir eine gewaltige Rolle und eine äußerst wichtige Rolle. Und das müssen wir hier tun, das werden wir hier auch tun. Also es wird ein modernes Museum auch mit all den Komponenten, die dafür notwendig sind, entstehen. Ja, also es gibt ja zum Beispiel momentan immer das große Problem eines riesengroßen Biodiversitätsverlustes, angetrieben durch den Menschen vor allen Dingen, also durch Habitatsverluste. Sie haben ja auch gerade eine Ausstellung über die ornithologische Vielfalt in Sachsen und Landwirtschaft. Offenland. Genau, dass wir Offenländer verlieren durch diese Monokultur, also durch, vor allem durch die Landwirtschaft, dass sie diese kleinflächigen Angebote sozusagen nicht mehr bringt. Also diese Verbuschung von Feldrainen und so weiter, das findet man ja nicht mehr durch diese Monokultur und damit einige Faunen, vor allen Dingen Vogelfaunen, verloren gehen. Ja? Das verursacht der Mensch, wirklich. Das ist ja. Und wie lässt sich sowas am schönsten ganzheitlich darstellen? Also, dass man wirklich das Gefühl bekommt, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft steht in einer Reihe und dass nicht einfach nur das Exponat nebeneinander stehen, sondern vielleicht mal wirklich den Eindruck bekommt, ich kann daraus halt irgendwie was ziehen für die Zukunft und was lernen. Vielleicht auch für den Umgang, vor allem für eine städtische Bevölkerung, die vor allem mit dem Land viel zu wenig Kontakt hat. Obwohl man da in Leipzig ja noch ganz glücklich sein kann, weil die Natur mitten durch die Stadt geht mit dem Auge und man dem ländlichen Raum nicht so weit entzogen wird wie in anderen Metropolregionen, wie vor allem in Ruhrpott. Ja, also hier geht es, dauert 10 Minuten, dann ist man fast auf dem Land. Selbst mit dem Fahrrad. Das ist aber schon eigentlich eine Illusion, denn der Auwald ist ja wirklich ein spezielles Habitat, das es so häufig gar nicht gibt. Und es ist ja kein richtiger Auwald in dem Sinne. Es ist ist ja eigentlich ein Kulturwald. Ja, ist ja seit vielen tausend Jahren vom Menschen geprägt. Es ist eigentlich eine mittlerweile ziemlich trockene Hartholzaue geworden. Mhm. Und bloß. Aber es spiegelt ja nicht das Problem wieder, dass wir im Land, also der Stadtmensch, verlangt von dem Landbauern auf der einen Seite halt erstmal, dass er ernährt wird. Mhm. Und auf der anderen Seite verlangt er jetzt heutzutage mittlerweile eine biologische Landwirtschaft. Und irgendwann wird ja dann klar, dass ein Bauer davon irgendwie verärgert ist oder sich halt irgendwie ausgenutzt fühlt, weil an ihn eigentlich ständig nur verlangt wird und alle ständig mit ihm unzufrieden sind. Mhm. Und er hat dann nicht irgendwie ein Museum, vor allem ein Naturkundemuseum in einer Stadt, eigentlich das, die Pflicht, die Bevölkerung darüber aufzuklären, natürlich, Verbindungen zu schaffen? Absolut, und genau das machen wir ja auch. Ja. Also wir sind da in solche Diskussionen auch involviert und versuchen auch immer als Mittler dazustehen. Oder wir übernehmen diese Rolle auch als Mittler und das machen wir auch sehr, sehr gerne. Weil gerade dieses, also der Auwald ist da eigentlich, der Leipziger Auwald ist da schon ein spezifisches oder ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil viele Auwald, vor allem den Leipziger Auwald, falsch verstehen. Es ist eben kein Naturraum, es ist kein Urwald. Ja. Davon ist er weit weg. Der ist seit tausenden von Jahren menschlich geprägt. Wenn man sich die ganzen Gräben und Kanäle anguckt, die wurden von Menschenhand geschaffen. Also es ist kein natürlicher Auwald. Davon ist er weit, weit weg. Aber, das darf man nicht vergessen, die Biodiversität in diesem Auwald, Leipziger Auwald, die ist gewaltig hoch, nach wie vor. Ja. Und das ist das Besondere. Aber für uns ist immer wichtig, oder das möchte ich immer vermitteln, korrekt zu sein. Nicht einfach schlagwortbezogen etwas in den Raum zu stellen, sondern das muss auch unterfüttert sein. Also wir müssen da auch korrekt unterscheiden. Das eine ist die Biodiversität in einem vom Menschen stark geprägten Raum. Ja. Das ist was anderes. Ja. Ist eben kein Urwald. Wir haben in Europa keine Urwälder. Die gibt es nicht. Der Mensch ist seit tausenden von Jahren als großer Veränderer hier in Europa unterwegs. Und es gibt de facto keine Urwälder. Das wurde alles vom Menschen überprägt. Wobei man sagen muss, dass ja Biodiversität teilweise durch menschliche Prägung erhöht wird. Natürlich. Ja. Das ist, da haben Sie völlig recht. Aber das ist wieder genau das, was ich meine. Man muss korrekt sein. Ja. Biodiversität und Urwald, es hat nicht zwingend was miteinander zu tun. Auch kulturell geprägte Räume können eine enorm hohe Biodiversität, teilweise sogar eine höhere Biodiversität aufweisen. Gerade wenn man sich den urbanen Raum anguckt, gerade durch Kleingartenanlagen und so weiter, was da an Biodiversität dazukommt, auch das sind ja Lebewesen. Ja. Und die sind in natürlicher Umwelt so nicht zu sehen. Da kommen auch viele Exoten dazu. Ja. Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Dann würde ich vielleicht jetzt nochmal zum Abschluss dieses Gespräches nochmal auf das Naturkundemuseum jetzt in Leipzig zurückkommen, was gerade ausgestellt wird und was Sie vielleicht in der nahen Zukunft planen, was es hierbei zu sehen geben wird bei Ihnen. Ich möchte vielleicht noch einmal kurz darauf zurückkommen, wie ich versuche, all diese Dinge zu verbinden. Und das Prinzip sehe ich derart abgebildet, dass ich keinen roten Faden im Naturkundemuseum möchte, weil das ist zu singulär, zu einbahnstraßenartig. Mein museales Konzept ist das eines roten Netzes, weil alles miteinander verwoben ist. Also der geologische Untergrund bedingt, was darauf wächst. Das, was hier wächst, bedingt, was darin springt, kräucht und fleucht. Also das ist alles irgendwie miteinander verwoben. Also Raum, Zeit und Leben und Evolution, das ist nicht voneinander trennbar. Und das ist eigentlich die Herangehensweise für dieses neue Naturkundemuseum, was auch im Konzept so steht. Das Naturkundemuseum wird von mir als Organismus begriffen. Oh, das Naturkundemuseum als Organismus für sich selbst genommen. Quasi mit einem Skelett, mit Muskeln und Sehnen. Und der Besucher ist letzten Endes, also auch mit Organen, und der Besucher ist letzten Endes das Blut, das diesen Organismus füllt und zum Leben erweckt. Ja. Und damit auch dem Naturkundemuseum einen gewissen Charakter verleiht, den wir jetzt noch nicht kennen. Wir werden also zukünftig auch die Bewegung des Besuchers und auch die Reflexion des Besuchers versuchen, ein Stück weit zu dokumentieren, um den Charakter dieses Hauses zu erkennen, den wir jetzt noch nicht wissen. Kann ich mir darunter jetzt einen Körper vorstellen, wo ich zum Beispiel unten reinkomme und ich fange wirklich mit dem Boden an? Also im Erdgeschoss und dann nach oben hin würde dann sozusagen vielleicht die einzelnen Hierarchien des Lebens, die dann folgen, oder? Ja, es gibt natürlich eine zeitliche Komponente, das ist dann der geologisch-paläontologische Raum, also Leipziger Erdgeschichte und so weiter, bis in die Braunkohletagebau Südraum Leipzig oder auch darüber hinaus die Rekultivierungsflächen, die Renaturierungsflächen, die Leipziger Seenlandschaft und so weiter. Aber auch letzten Endes in die Zukunft geblickt oder auch der urbane Raum damit implementiert. Also das ist alles miteinander verwoben. Es lässt sich nicht strikt voneinander trennen. Und das ist mir wichtig klarzumachen, wenn ihr den einen Faktor beleuchtet, beleuchtet ihr automatisch 20 andere, ohne es zu wissen. Ja. Und darauf hinzuweisen, das spielt eine Rolle und das spielt eine Rolle. Auch Klimawandel spielt eine Rolle. Auch der Einfluss des Menschen auf Klima oder der Einfluss des Menschen auf Umweltveränderungen im ganz Allgemeinen spielt eine große Rolle. Und da eben zu zeigen, hier, guckt da mal genau hin. Weil eigentlich ist es vor unseren Augen. Wir haben nur vergessen oder es nie gelernt, das zu erkennen. Das ist wie, als wenn man in den Wald guckt und erkennt die Bäume. Wobei das eine sehr moderne Herangehensweise ist. Das ist im Endeffekt wie eine Wikipedia-Seite, wo ein paar Begriffe immer blau sind. Ja, ich will auch kein Museum kopieren. Ich möchte ein vollkommen eigenständiges Museum schaffen mit einem eigenständigen Charakter, was es nirgendwo auf der Welt gibt. Das ist mein oberstes Ziel, habe ich von Anfang an so formuliert. Ich möchte, dass irgendwann mal die anderen Museen zu uns kommen und sagen, toll. Da habe ich mich wieder gefragt, kommst du aus den Staaten und da gibt es so tolle Museen. Und ja, da gibt es großartige Museen, sind wahrscheinlich gehören zu den besten der Welt. Das möchten wir auch gerne haben. Ich sage, nein. Wieso? Ich will doch nichts kopieren. Leipzig sollte doch so selbstbewusst sein. Wir haben hier alle Möglichkeiten. Wir haben haufenweise kreative Leute in Mitteldeutschland, die etwas völlig Neues schaffen können. Dann sollten wir das machen. Das muss der Anspruch sein. Das muss der Anspruch von Leipzig sein. Das ist eigentlich in der Tradition von Leipzig. Das war hier immer schon so. Mitteldeutschland war ein extrem kreativer, innovativer Raum. Und diesen Faden würde ich gerne wieder aufnehmen. Und deswegen muss das Naturkundemuseum auch völlig eigenständig sein, einen eigenständigen Charakter haben und maßgebend und ja, wegweisend. Wäre ja auch eigentlich ziemlich lächerlich, wenn ein Standort, der so viele ökologische Wissenschaften an einem Ort mittlerweile zusammenbringt, kein ordentliches Naturkundemuseum hat. Das wäre peinlich. Also jetzt nochmal zur letzten Frage für die nächste Zeit. Was wird hier im Naturkundemuseum passieren und was passiert gerade? Es ist so, nachdem wir dem Stadtrat vorgeschlagen haben, also der Generalplaner, das Kulturamt und auch das Naturkundemuseum gemeinsam im Einklang, das darf man auch nicht vergessen, wir haben das gemeinsam angeschoben und wir haben da gemeinsam an einem Strang gezogen auch. Das ist wichtig. Nachdem wir empfohlen haben, das Projekt Halle 7 zu canceln, haben wir trotzdem, also ich habe immer wieder klar gemacht, auch dem Beigeordneten für Finanzen, dass hier noch nicht der Endstand erreicht ist. Also man kann hier schon auch noch in diesem Gebäude zeigen, wozu ein Naturkundemuseum fähig ist, aber nur in begrenzter Zeit. Also nach wie vor, dieses Gebäude ist denkbar ungeeignet. Ja. Und das wird hier passieren, dafür sind auch entsprechend finanzielle Mittel in den Haushalt eingestellt worden, extra eingestellt worden, um dieses Haus ein Stück weit aufzupolieren, nicht zu sanieren. Das wäre Quatsch. Ja. Das wäre Quatsch. Aber wirklich zu zeigen, wohin soll die Reise gehen? Also den Besucher und die Bevölkerung auch ein Stück weit mitzunehmen, dass wir jetzt nicht aufhören und einschlafen, sondern dass wir nach wie vor im Plan sind. Weil all die Informationen, die wir gewonnen haben im Zuge dieser Planungsphase, all diese Informationen können wir vollumfänglich weiter benutzen. Wir wissen jetzt zum ersten Mal, wie unsere Bestände aussehen und was für Anforderungen wir haben an ein Gebäude, an Magazinierung, an Laborbereiche und so weiter. Das war vorher so nicht bekannt. Das muss man einfach so sehen. Das wussten auch diejenigen nicht, die mit Halle 7 geplant haben, also die dieses Projekt angeschoben haben. Das konnten sie auch nicht wissen. Ja. Ein Naturkundemuseum ist ein sehr spezifischer Organismus. Sehr, sehr spezifisch. Und das scheidet sich deutlich, habe ich vorhin schon mal gesagt. Und erst wenn ein solches Haus auch einen wirklichen Kopf hat und wenn die Experten, die mit diesem Haus oder in diesem Haus arbeiten, involviert sind, erst dann kann man genau sagen, das braucht es. Und das haben wir jetzt alles. Das können wir vollumfänglich nutzen. Und das machen wir. Und deswegen, hier geht es für eine gewisse, begrenzte Zeit weiter. Und wir werden vor allen Dingen auch in Guerilla-Aktionen immer wieder zeigen, dahin geht die Reise. Das wird, ich denke, ästhetisch sehr, sehr interessant werden und hier und da Augen öffnen. Können Sie da ein bisschen konkreter werden? Nein. Dann wäre es ja keine Guerilla-Aktion. Okay, aber wann können wir denn damit rechnen? Das beginnt schon längst. Das beginnt schon längst. Mhm. Okay. Dann, Herr Leder, danke fürs Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank.